Wie anfangen? Meine Idee ist, also irgendwas mache ich ja nicht, ist ja nicht sonderlich angebracht oder so, sowas Biografisches. Aber um deutlich werden zu lassen, worum es mir jetzt heute Abend geht, verrate ich, dass ich auch Herausgeber der Sans Phrase bin, einer Zeitschrift, die im Zahra Verlag herauskommt. Und dort habe ich, ich glaube, es sind mittlerweile fünf Teile über die Kritik der politischen Ökonomie geschrieben und kam dann im fünften Teil, das sind alles ziemlich lange Artikel, kam dann am fünften Teil endlich dazu zu sagen, was das Kapital ist. Also das ist der zentrale Gegenstand dieses berühmten Werkes mit dem Untertitel Kritik der politischen Ökonomie. Und ich mache jetzt mal einfach so, ich sage jetzt, was mein Resultat ist dieser Beschäftigung über fünf Beiträge hinweg. Kapital ist nicht dann vor, wenn Arbeitskraft durch Technologie ersetzt wird. Ganz kurz und knapp das Resultat von fünf Beiträgen, die im Buch ungefähr 300 Seiten oder so ausmachen würden. Und worum es mir geht, ist dieses Resultat, wenn ich das jetzt hier so vortrage, gebe ich offen zu, es ist ziemlich wertlos. Genauso gut könnte man sagen, Kapital ist, wenn jemand mehr als 2 Millionen Euro auf der Bank hat. Oder weil welche Kapitalbestimmung an jedem Einfall kann man ja mal mit anfangen. Kapital ist, und dann ist eine, das ist dann eine Definition, und dann sieht man, guckt man sich die Wirklichkeit an, betrachtet die Empirie, geht logisch vor, nimmt sich die einzelnen Bausteine und bastelt sich dann eine Theorie zurecht und sieht dann, ob das vielleicht überhaupt nicht grober Unfug ist, zu sagen, Kapital ist die Ersetzung von Arbeitskraft durch Technologie. Zumindest hat das doch das schon immer gegeben. Also schon die Römer haben Arbeitskraft jetzt zwar nicht unbedingt, aber Soldaten ersetzt, indem sie Wurfgeschosse konstruiert haben, und was weiß ich, überall kann man irgendwo finden, dass eben die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur sich vereinfacht, wenn man Technik anwendet. Also fällt zum Beispiel vollkommen flach, dass Marx ja behauptet, dass das Kapital eine ganz besondere historische Form der gesellschaftlichen Reproduktion ist, die im Vergleich zu allen vorangegangenen Formen also in der Lage ist, eine Dynamik zu entwickeln, die, wie es im ersten Satz des Kapitals steht, eine ungeheure Warenansammlung erzeugt. Also, und das möchte ich jetzt einfach feststellen, ohne die fünf Beiträge von mir vorher gelesen zu haben, ist diese Bestimmung dessen, was das Kapital sein soll, hängt die völlig in der Luft, wäre im Grunde unbrauchbar. Und genauso unbrauchbar, jetzt bin ich ein bisschen verkürzt, und genauso unbrauchbar sind alle Theorien über die Ökonomie, wie sie in den Wissenschaften, in der Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre im Schwange sind. Der Grund ist der, dass eben mit einer Methode vorgehen, die in Wissenschaftstheorie oder so entwickelt worden ist, sei es kritischer Rationalismus, sei es wo auch immer, die eben ein bestimmtes Begriffsverfahren hat. Also man definiert die Begriffe, sieht zu, wie weit man mit diesen Definitionen kommt, und überprüft dann die Theorie, die sich daraus ergibt, an der Realität und vor allem im Hinblick darauf, ob diese Theorie dazu taugt, eine bestimmte Praxis anzuleiten. Also man entwickelt praktisch eine Technologie, die es erlaubt, eine bestimmte bestimmte gewünschte Zwecke zu erzielen. Und genau dieses Verhältnis zu den Begriffen, dieses definitorische Verhältnis, das muss man, wenn man Kritik der politischen Ökonomie begreifen will, so wie Marx sie, also im Anschluss an Marx, ich bin kein Marxist in dem Sinne, dass ich das sage, alles, was Marx gesagt hat, das muss man erstmal reproduzieren und das auf die Wirklichkeit übertragen, sondern es geht mir jetzt darum, deutlich werden zu lassen, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, mit welchen Begriffsbildungsverfahren, so wie ich das nenne, man die Realität, die Wirklichkeit in Gedanken reproduziert. Und dieses Begriffsbildungsverfahren ist heute eben, ist fast durchgängig das rationalistische, wissenschaftliche, die rationale wissenschaftliche Denkform. Und eine Sache wäre jetzt zu zeigen, dass diese rationale Denkform unmöglich in der Lage ist, sich selbst ihren Gegenstand, wenn er die Ökonomie ist, wenn er die Politik ist, man kann das erweitern, wenn es die Moral ist, wenn es sonst was ist, wirklich adäquat als solchen zu erfassen. Das ist meine grundlegende These, darf ich gar nicht sagen, weil das gehört auch wieder zu diesem Theoriebegriff, der nichts mit dem zu tun hat, was Marx in der Kritik der politischen Ökonomie macht. Und der Grund, jetzt werde ich ein bisschen philosophisch, der Grund liegt eben auch daran, dass man so vorgeht, als ob Marx keine Kritik an David Ricardo, an seinen den klassischen Vorgängern, an Adam Smith, John Stuart Mill oder irgendwie geübt hätte. Als ob die Kritik von Marx praktisch, diese Kritik von Marx praktisch gar nicht stattgefunden hätte. Marx wird im Grunde nicht widerlegt als eine Weiterentwicklung, als eine Kritik seiner Vorläufer, sondern man fällt hinter Marx zurück und reproduziert in anderer Form das, was diese Klassiker auch schon gesagt haben, wenn auch in neueren Varianten wie der Grenznutzentheorie oder Monetarismus oder verschiedene eklektistische Bausteine, die man miteinander verknüpft. Aber man bleibt, was die Begriffsbildung, was das Verfahren der Begriffsbildung betrifft, auf dem Stand des Rationalismus vor Kant, wenn man jetzt so mal in die Philosophiegeschichte geht. Die Art und Weise, wie Kant Begriffe bildet und im Anschluss daran Hegel und so weiter, ist eben eine Kritik, jetzt komme ich auf diesen Kritikbegriff, auf diesen wichtigen, an den Verfahren, wie Kants Vorläufer, rationalistische Vorläufer, besonders Descartes, Spinoza, Kontinent, vor allem aber auch Hume, Locke, so da im angelsächsischen Raum, eine Kritik an diesen rationalistischen Verfahren, wie versucht wird, Wirklichkeit zu erkennen. Und Kritik heißt bei Kant, und das ist der Anfangspunkt, eigentlich jeder Kritik, auch der Kritik des Kritikbegriffs der politischen Ökonomie. Das geht hier bei der Kritik geht es um die Kriterien, die es erlauben, einen Begriff vom anderen zu unterscheiden. Kritik hat also erstmal noch gar nichts was mit Verwerfung, mit Abschaffung, mit sonst was zu tun, sondern es geht zuallererst erstmal darum, die Begriffe aufzufinden, die mir erlauben, die Wirklichkeit auszudifferenzieren in bestimmte Teilbereiche. Und nicht einfach nur zu setzen, wie es die Wissenschaftstheorie heutzutage macht. Also als theoretisches Modell mit Definitionen zu arbeiten, die so lange Geltung beanspruchen, bis sie sich in der Praxis oder so als unzureichend erwiesen haben. Die Trennung zwischen Theorie und Praxis ist zum Beispiel eine, die der Kritik unterliegt, wenn man auf Kant Kritik begriff. Warum trennt man gerade Theorie und Praxis? Das muss man begründen. Laut Kant müsste man das begründen und Kant greift auf diese Trennung auch gar nicht zurück. Er trennt eher reine Vernunft von praktischer Vernunft. Und dieses Verfahren der Kritik ist jetzt eben dann, man muss, wenn man über Kritik der politischen Ökonomie und die Begriffsbildungsverfahren dort spricht, man muss dann natürlich auf Hegel zurückkommen. Und Hegel hat bekanntermaßen Kants Kritikbegriff ja, erstmal verworfen natürlich, aber grundsätzlich beibehalten, dass es darum geht, bestimmte Trennungen zu finden in der Wirklichkeit, die anders dann jetzt als bei Kant nicht nur ein Transzendentalsubjekt im Hintergrund haben müssen, die diese Trennungen vereinheitlicht, im Kopf oder wo auch immer, sondern dass es in der Wirklichkeit reale Vermittlungen gibt, ist die Behauptung von Hegel, die diese Trennungen synthetisiert. Das ist jetzt in aller möglichen Kürze versucht, Hegels Logik, die Grundlage Hegels Logik, der hegelschen Logik darzulegen. Ich kann es deshalb so verkürzen, weil ich jetzt wieder auf Marx zurückkommen kann und in meinen Kapitalbegriff, der ja ein Resultat von ziemlich viel Vorgeschichte ist. Ich will jetzt nicht auf die olle Kamelle mit Tauschwert und Gebrauchswert kommen, sondern etwas anderes. Voraussetzung dessen, dass Kapital existieren kann, überhaupt existiert, überhaupt in der Welt ist, egal wie bestimmt. Ich weiß nur, es gibt offensichtlich, auf einmal explodiert im westlichen Abendland die Warenproduktion, die Warenansammlung nimmt ungeheuer zu. Wie erkläre ich das? Adam Smith erklärt so, David Rick erklärt so, Marx fängt an, im ersten Satz, ist eine ungeheure Warenansammlung, das Kapital besteht an einer ungeheuren Warenansammlung, und fängt dann an, die Ware zu analysieren. Was ist eine Ware? Auf den ersten 160 Seiten geht es allein dann darum, zu zeigen, wie Geld entsteht. Was Geld überhaupt ist. Und das ist schon, ja, das ist jetzt das größte Manko, das erst Anfang der 1970er Jahre aufgehoben wurde, durch Beiträge von Hans-Georg Backhaus oder von, also es gibt da einige Leute, also Rostolski und Helmut Reichelt und auch Gerhard Stapelfeld, der letzte Woche hier war, der damals eine ganz vorzügliche Dissertation geschrieben hat über den Anfang der Kritik der politischen Ökonomie und die Methode bei Marx. Das heißt, warum fängt Marx nicht mit dem Kapital an oder mit der Arbeit, wenn das Kapital, wie ja die Marxisten hauptsächlich meinen, das den Arbeitern enteignete oder entfremdete oder wie auch immer, Produkt menschlicher Arbeit wäre. Warum fängt er dann nicht mit der Arbeit an, nicht mit dem Kapital und sagt, was das ist, sondern warum fängt er an, zwei Waren, 20 Ellen Leinwand und einen Rock gegenüberzustellen? Und was hat das philosophisch, was hat das für philosophische Grundlagen? Das ist das, was Backhaus, die von mir genannten, versucht haben herauszufinden, erstmals 100 Jahre später nach Marx, dass dort Hegel massivst drin steckt, schon in dieser Gegenüberstellung von Ware und Geld. Und Hegel insofern, was für eine Differenzierung ist da drin? Die Differenzierung ist die, dass wenn es zum Tausch kommt, treten zwei Subjekte auf, die Waren können nicht allein zum Markt gehen, sondern die brauchen einen Träger. Und diese beiden Subjekte sind getrennt. Es handelt sich um zwei Individuen, die eine Beziehung eingehen. Sie tauschen nämlich. Sie tauschen Leinwand gegen Rock. Und in diesem Tausch, dieser Tausch findet nur statt, wenn dort die Gewalt draußen ist, wenn die Freiheit der Einzelnen, wenn sie die Einzelnen nicht gezwungen werden, also nicht gezwungen werden zu tauschen. Und wenn beide der Meinung sind, sie tauschen Äquivalente. Also die Gerechtigkeit ist dort drin. Und das Phänomen, was jetzt diese Leute, die ich vorhin genannt habe, nicht so recht beachtet haben, erst Sohn Rethel, richtig, Alfred Sohn Rethel, worauf der richtig hingewiesen hat, ist, dass die getauscht, Adorno sagt zu Recht, getauscht wurde schon immer. Das ist ja nicht irgendwie eine Besonderheit des Kapitalismus, dass getauscht wird. Sondern es muss in diesem Tausch, also und Marx zeigt dann, wie aus den Tauschbeziehungen eine Ware ausgesondert wird und diese gesonderte Ware dann die Geldfunktion übernimmt. Und ich fasse das jetzt ganz kurz, so kurz wie möglich zusammen. Die Besonderheit besteht jetzt darin, und das ist eine Besonderheit, die erst schlüssig da begründen kann, warum Hegel nicht 500 Jahre vorher seine Logik schreiben konnte und Kant auch nicht zu Zeiten Aristoteles existieren konnte oder schreiben konnte, was er schreibt, sondern das ganz Besondere ist daran, dass in diesem Tausch die Beziehung, die diese Tauschenden miteinander eingehen, diese gewaltfreie, Rechtfreiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder sonst wie, diese Äquivalenz, die dort entsteht, die Beziehung, die sie haben, die Verbindung, die das ist, die Verknüpfung, dass die eben eine selbstständige Form annimmt. Im Ding wird sie, im Geld wird sie Ding. Und das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, dass eben eine Beziehung zwischen A und Nicht-A, wie die Mathematik-Formallogiker meinen, die Beziehung, die Verknüpfung, die zwischen A und Nicht-A besteht, also zwischen einer Trennung, ich komme jetzt auf die Trennungen zurück mit dem Begriffsbildungsverfahren, dass die eine Vermittlung aus sich heraussetzen, die zum Ding selber wird. Marx hat dann versucht, das im Fetischkapitel, also im letzten Abschnitt der Herleitung des Geldes, darzulegen, wie so, dass sowas passieren kann. Und das ist die absolute Besonderheit, die vorher sonst in keiner vorkapitalistischen Gesellschaft gegeben war. Dass diese Beziehung, diese soziale Beziehung zwischen zwei Individuen sich verselbstständigt, im Geld so verselbstständigt, zum Ding wird, dass alle Subjekte, die irgendwie in dieser Ökonomie beteiligt sind, sich sozial aufeinander beziehen, in Form einer äquivalenten Beziehung. Und also ist dieses soziale Verhältnis, das durch den Tausch gestiftet wird, das die eine gesellschaftliche Synthese herausbildet, das geschieht so zwischen 1100 und ein historisches, neuartiges Verhältnis herausbildet, ist nicht nur die Grundlage, sondern die Voraussetzung überhaupt dafür, dass Kapitalismus entsteht. Bevor man über das Kapital redet, muss man über diese historische Voraussetzung reden. Diese Zirkulation, der Äquivalententausch, ist also kein Oberflächenphänomen, wie viele Marxisten meinen, das man vernachlässigen könne. Es ist die Basis, es ist die materielle Basis der Dynamik, die das Kapital zu einem gesellschaftlichen Verhältnis erst macht. So, dass man das, was ich als Kapitalbestimmung einfach so dahingesetzt habe, erst verstehen kann, wenn man weiß, dass diese Ersetzung von Arbeitskraft durch Technologie nur funktioniert als kapitalistische, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, der universellen wahre Geldzirkulation, dieses Oberflächenphänomen. Und die Trennung, um jetzt wieder auf Hegel zu kommen, die liegt jetzt also nicht wie bei Hegel zwischen Sein und Werden oder die grundsätzliche Trennung, aufgrund der unsere Begriffsbildung, also die Begriffsbildungsverfahren, die Kritik funktioniert, ist die, dass eben zwei selbstständige Individuen aufeinandertreffen und ein soziales Verhältnis bilden, das sich in Geld ausdrückt. Und was Marx dann im nächsten Abschnitt macht, ist zu zeigen, wie und warum genau dieses Geld sich in Kapital verwandelt. Und was dort geschieht in diesem Verwandlungsprozess, ist empirisch einfach gar nicht auffindbar. Das ist der Clou der Sache. Es ist ein Rätsel, wie sowas entstehen kann. Dieser ganze zweite Abschnitt bei Marx, da geht es darum, dass man weiß, es entsteht eine Profitrate, da aber Äquivalententausch vorausgesetzt ist, kann es gar keinen Profit geben. Außer ich haue jemand anders übers Ohr, was aber ausgeschlossen ist, weil ja dann die Freiheit und Gleichheit verletzt ist. Das Problem besteht also darin, erklären zu können, man hat eine empirische Datensammlung, wie es so zum Beispiel die Volkswirtschaftler in der nationalen Gesamtrechnung haben. Äquivalententausch ist vorausgesetzt und trotzdem existiert ein Wachstum. Wo kommt dieses Wachstum her? Wie erklärt man dieses Wachstum? Dafür gibt es keine rationale Erklärung. Denn sonst hätten auch die Volkswirtschaftler das schon längst gefunden. Es gibt dort die verschiedensten, ich kann jetzt nicht alles wiederholen, was ich dort geschrieben habe. Man muss diesen Marxischen Versuch, ein Rätsel Kapital zu bestimmen, indem man ein Rätsel mehr oder weniger spekulativ nur erfassen kann, weil es an der Oberfläche gar nicht empirisch erscheint. Der Mehrwert erscheint nirgendwo empirisch. Es erscheint Profit, aber nicht Mehrwert. Braucht man eben ein bestimmtes Verfahren der Begriffsbildung, das über den Rationalismus hinausgeht, um zu erkennen, dass es tatsächlich die Ersetzung der Arbeit durch Technologie ist, die diese Dynamik, die zu Wachstum führt, und zu mehr, die aus Geld mehr Geld macht. Das ist allein so etwas, dass allein diese als hegelsche Spekulation zu begreifende Aussage ist, die begreifbar machen kann, was in unserer Gesellschaft passiert, wenn wir sie in ihrer rein ökonomischen Funktionsweise betrachten. Und jetzt habe ich aber immer, ich wollte ja von der Kritik der politischen Ökonomie reden, ich habe zwar einiges zum Kritikbegriff gesagt und Ökonomie zwar ganz verkürzt, aber das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ist die Ökonomie eben bei Marx, dass es dort darum geht, die Verwandlung von Geld in Kapital damit zu begreifbar zu machen, dass sich dort ein metaphysisches Rätsel auflöst, nämlich die Frage, wie in der Zirkulationssphäre Mehrwert entstehen kann, obwohl sie da gar nicht entstehen kann. So drückt Marx das übrigens wörtlich aus. Wir müssen irgendwie auf dieses Politische zurückkommen. Was hat die Ökonomie mit der Politik zu tun? Gar nichts, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es sind rein ökonomische, abstrakte Prozesse, die dazu führen, dass es ein automatisches Subjekt gibt, wie Marx das Kapital nennt, dass das so erscheint, als ob diese Gesellschaft sich aus einem neuen, verweltlichten Gott heraus reproduziert. Mit Politik hat das erstmal gar nichts zu tun. Und jetzt sind wir wieder bei den Trennungen. Jetzt sind wir wieder bei den Subjekten. Ja, die Subjekte hat Marx ja nur als Tauschsubjekte betrachtet. Nur als die, nur in der Zeit, in dem Zeitpunkt, in dem sie tauschen. Aber die Subjekte haben eine Libido, die haben eine Triebe, die haben Bedürfnisse. Und die werden jetzt natürlich in die Ökonomie hineingetragen. Und wir sind wieder bei dieser Hegelschen Trennung. Wir haben dort die psychische Struktur, ich weiß nicht, das ist ein schlechter Begriff, aber die psychische Disposition, ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts Besseres ein, der Einzelnen, die an diesem ökonomischen Prozess teilnehmen, die auch arbeiten gehen müssen, das habe ich jetzt noch ganz vergessen zu sagen, die arbeiten gehen müssen, damit sie überhaupt an dieser wahre Geldzirkulation teilnehmen können. Sie müssen eine Leistung erbringen und so weiter. Muss man alles noch berücksichtigen, bevor man zum Kapitalbegriff kommt. Und die holen, die wollen ja über, die wollen leben. Und dieses, das ist das eine psychologische Moment. Das andere ist, Geld gibt es nicht. Das Geld. Geld als solches, Hegelsch gesprochen. Was es tatsächlich empirisch gibt, Geld hat noch keiner gesehen. Empirisch hat jeder nur Euro oder Schilling oder sonst was gesehen oder Dollar. Das heißt, Geld erscheint immer empirisch in Form einer Währung. Wer garantiert, dass diese Währung im Umlauf ist? Schon haben wir jetzt eine staatliche, sowas wie einen Staat. Also es braucht eine Institution, die die Werthaltigkeit, also die, schon wieder, Wert ist auch wieder so ein Begriff, aber ich kann jetzt nicht auch noch den Wertbegriff erleiden, sondern schon allein im Geld, wie es empirisch erscheint, ist sowas wie eine staatliche Organisation unbedingt notwendig, damit es als Geld überhaupt in diesem Kreislauf funktionieren kann. Zum Zweiten braucht es eben, die Menschen sind nun mal nicht unbedingt friedlich und lassen sich nicht, die hauen sich gerne übers Ohr, sie wenden gerne Gewalt an oder einige, wie auch immer. Das heißt, es braucht vor allem auch eine Institution, die diese Gewalt fernhält beim Tausch. Das heißt, es braucht ein Rechtssystem. Und das Dritte und das Wichtigste ist, der Staat, die Ökonomie findet den Staat ja vor, historisch. Also es ist dieses Verhältnis von logischen Beziehungen, also die logische Beziehung besteht darin, dass zwei Subjekte tauschen, die bilden eine Logik heraus, die eine Vermittlung erzeugt, die sich als Ding dann in mysteriöser Weise darstellen kann. Das ist ein logischer Prozess, der eben historische Voraussetzungen hat. Und schon wieder bin ich beim Hegelschen Begriff der Trennung von Identität, Nicht-Identität, Trennung von Identität, von Identität und Nicht-Identität. Alles, was wir beobachten, alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir in Begriffe kleiden, hat eine logische, hat eine historische Dimension. Und wir ziehen das im Kopf, in unseren Köpfen zusammen und bringen es nicht auf den Begriff. Die einen betrachten die Welt nur historisch, die anderen bloß strukturalistisch. Worauf es aber ankäme, ist eben in solchen Sachen wie die sozialen Beziehungen im Tausch, dieses beide zusammenzuziehen und zu sehen, dass eben der Staat ein historisch vorgefundenes ist. Der Staat hat eine Armee, hat eine Polizei schon immer gehabt, hat eine Oberhoheit über ein Gebiet. Und im Verlaufe vom 15., 16., 17. Jahrhundert kommt es zu einem ganz historisch seltsamen Prozess, nämlich dem, dass die Ökonomie den Staat sich nicht unterwirft, aber sich den Staat abhängig macht, von sich abhängig macht, nämlich indem der Staat auf einmal darauf angewiesen ist, dass diese Ökonomie funktioniert, weil er sonst seine Armee und seine Polizei nicht mehr bezahlen kann. Das ist historisch auch einzigartig, dass der Staat nicht selbst sagt, also du kommst zur Armee, das, was du zu essen brauchst, das nehmen wir da den und den Bauern ab, sondern der Staat wird immer abhängiger da von den Steuereinnahmen seiner Bürger. Und diese Bürger finden natürlich auch historisch ein Rechtssystem vor. Aber wie jeder weiß, der sich schon mal auf nur ansatzweise mit dem Recht beschäftigt hat, also die Gewaltenteilung, diese Rechtsförmigkeit, die wir kennen, die entsteht erst im Laufe des 14., 15. Jahrhunderts, gleichzeitig mit dem Kapitalismus. Dasselbe kann man für die Wissenschaft noch durchexistieren, denn auch bisher hat noch nie jemand erklärt, warum ein wissenschaftliches Gesetz noch nirgendwo anders vorher entdeckt worden ist als im zu Kopernikus Zeiten, Galileis Zeiten im 14., 15. Jahrhundert, im westlichen Abendland. Da muss es also eine innere Beziehung zwischen diesen Bereichen geben. Und wieder, eben, worauf ich hinaus wollte, ist eben Staat, das Politische, das vom Staat ausgeht, verwandelt sich mit dem Kapitalismus so, dass zu einem Großteil diese Staaten, die ja nur als die, wie Gerhard Scheidt das in seinem Buch schreibt, nur als viele Staaten existieren können, nebeneinander existieren können, dass die in eine ziemlich prekäre Abhängigkeit von dem ökonomischen Funktionieren, von der Ökonomie kommen. Aber diese Abhängigkeit ist die Synthese zwischen Politik und Ökonomie, der Trennung zwischen Politik und Ökonomie. Staat und Ökonomie, genau. Und jetzt komme ich mal zu dem, was der Staat jetzt ökonomisch dann mit den Steuern macht. Er bezahlt ja nicht nur die Armee, das ist zwar ein großer Posten, aber er greift ja auch selbst als Subjekt in die Ökonomie ein. Ja, jetzt sind wir bei diesen Theorien zu dem der Staat. Also bei Marx unterscheidet, also mit Marx kann man unterscheiden, ist vielleicht besser ausgedrückt, vier Sphären des Wirklichen in der politischen Ökonomie. Das ist die Konsumption, das ist die Produktion, das ist die Zirkulation, das ist vor allem die Distribution. Der Staat ist, also die Distribution wird natürlich auch, und das die Markttheoretiker, die Marktideologen behaupten das natürlich, und ganz Unrecht haben sie auch nicht, der Markt sorgt dafür, dass also sich die Angebot und Nachfrage sich immer ausgleichen. Nehmen wir es einfach so hin, ob es so stimmt oder nicht. Der Staat nun kann jetzt dadurch mit seinem Geld, das er aus der Ökonomie entzogen hat, kann jetzt natürlich in diese Ökonomie eingreifen. Er kann jetzt, was weiß ich, und nicht nur mit dem Geld, sondern er kann ja auch mit dem Recht eingreifen. Er sagt, also länger als 8 Stunden darf keiner arbeiten. Kann sagen, die Gewaltmittel, das durchzusetzen, hat er ja. Er kann mehr Geld in die Armee oder Polizei stecken und er kann auch sagen, okay, ich subventioniere jetzt die Bauern oder ich, wie auch immer. Er ist dort tatsächlich frei. Und jetzt diese verschiedensten Theorien, volkswirtschaftlichen Theorien, beziehen sich auf alle möglichen Aspekte dieser Distribution durch den Staat. Das heißt, der Staat kann also die Reichen, die mehr als 50.000 Euro im Jahr verdienen, kann er denen den Restgeld wegnehmen. Warum nicht? Das, was sie mehr verdienen, durch erhöhte Steuern. Ob das ökonomisch sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Und die Sache, das blöde Problem ist nur, dass alle politischen Sachen, egal wo sie verhandelt werden, ob in der Wissenschaft, in der Politik oder sonst wie, sie beziehen sich alle auf diesen Staat, der in die Distribution des Marktes Gebrauchswertorientierung ist das Zauberwort, eingreift, sodass die Wohlfahrt, der Wohlstand oder das Allgemeinwohl durch die Steuerung, durch den Staat gesteuert wird. Genau das ist aber jetzt praktisch, setzt aber der Staat ja immer dieses Tausch, diese Grundlage, diese wahre Geld, universelle wahre Geldzirkulation voraus. Er ist ja davon abhängig, sonst fließen die Steuern nicht. Und abhängig ist er eben dann davon auch, dass dort eben auch ein Wachstum entsteht, denn sonst fehlt die Dynamik, die das Kapital auszeichnet. Das heißt, da man immer nur auf dieser Zirkulationsebene Geld umverteilen kann, kann es schlimmstenfalls passieren, dass man eine Krise, die das Kapital, darüber habe ich noch gar nicht geredet, aber das ist auch eine Sache, aber es kann schlimmstenfalls davon, dass die Dynamik ganz verloren geht, die durch die Ersetzung der Arbeitskraft durch Technologie den Mehrwert produziert. Oder aber, man bekommt, man muss diesen Markt ja stärken, damit man in ihn eingreifen kann. Und jetzt ist für mich die Frage, wie kommen Linke auf die Idee, ohne jetzt Geld, den Geldbegriff zu kritisieren, das Geld als solches zu kritisieren, den Staat als solches zu kritisieren, wie kann man da auf die Idee kommen, man könnte irgendwas zum Besseren, zum Anderen, zum ganz Anderen, man zum Besseren, für mich Besseren, für Einzelne was Besseres kann man immer erreichen. Ich kann mich engagieren politisch und dann kommt meine Partei in die Regierung und dann kriege ich einen bestimmten Job und kann an diesem ökonomischen Kreislauf teilnehmen. Sowas kann man immer hinkriegen. Aber wie man auf die Idee kommt, man könnte irgendwie eine Revolutionstheorie sich zusammenbasteln, ohne dass man eine ganz andere Form dieser gesellschaftlichen Dynamik, die durch das Kapital, den kapitalistischen Reichtum erzeugt, man könnte die irgendwie könnte da irgendwie weiter zu Rande kommen, ohne jetzt wieder in eine vorkapitalistische, rein gebrauchswertorientierte Produktionsweise zurückzufallen, die diese Dynamik natürlich nicht kennt und die den, wo der Staat praktisch alles bestimmt, was die Bürger, was für Privilegien die haben, wie viel sie verdienen dürfen, wie viel man, ob man wert ist, seinem Herrscher, seinem Herrn zu dienen und so weiter. Diese alten Verhältnisse würden unweigerlich wiederkehren, sobald die Dynamik des Kapitals erlischt. Und zu dieser Dynamik muss ich natürlich unbedingt hinzufügen, sie ist eben, wie Marx am tendenziellen Fall der Profitrate zeigt, eben auch wieder durch die, mit der Bestimmung des Kapitals als Ersetzung der Arbeitskraft durch Technologie. Das funktioniert eben nicht ohne diesen tendenziellen Fall der Profitrate, funktioniert nicht ohne Überproduktionskrisen. Und ja, aber eine Antwort darauf findet man und sucht man bei Marxisten und bei Linken, wie eine Gesellschaft als soziales Verhältnis vorstellbar ist, die eben auch eine Dynamik erzeugt, die Arbeit ersetzt. Das Kapital ist bisher die einzige Antwort der Geschichte. Und wenn man über Revolution oder Antikapitalismus redet, dann kann man unmöglich dann unterstellen, man behält Geld und Staat bei. Denn das ist die Voraussetzung dafür, für das Resultat des Kapitals. Man kann nicht, das Kapital erscheint ja nirgendwo. Man kann das Kapital so nicht abschaffen. Das ist das automatische Resultat der unserer Beziehungen untereinander, die über das Geld vermittelt sind. Oder es existiert nicht. Und dann existiert auch eine kapitalistische Gesellschaft nicht mehr und sie fällt zurück in, ja, ob man das Barbarei nennt oder wie auch immer. Aber Rackets nennt man das in der kritischen Theorie, die durch nichts als die Gewalt zusammengehalten werden. Und das, ja, ist jetzt, ja, worauf es mir jetzt aber ankam, war die Logik, in der wir Wirklichkeit erkennen, müsste sich, um das Dilemma, in dem wir stecken, begreifen zu können, darf man nicht in diese rationalistische, also ich bin kein Irrationalist oder ich plädiere nicht dafür, man muss aber, wie Kant zeigt, und etwas, zwar in etwas anderer Form, aber man muss die Grenzen dieses Rationalismus klar definieren, die liegen in diesem ökonomischen System, in diesem ökonomischen Unterbau, den den man auch als ökonomische Basis, materielle Basis bezeichnen kann, der aber auf diesen ideellen Unterbau trifft, auf unsere Bedürfnisse und auf den politischen, auf die davon nochmal getrennte Sphäre des Politischen, die alle zusammen das Kapital ergeben. Also man muss wissen, redet man von dem Kapital als die Verallgemeinerung dieser, als einem sozialen Verhältnis, das eben in die wahre Geldbeziehung eine, diese Dynamik hineinbringt und diese Dynamik erzeugt. Und hegelisch gesprochen muss man dann auch sagen, was ist denn das Kapital im Einzelnen als Identität? Und das habe ich versucht zu sagen, Resultat Ersetzung von Arbeit durch Technologie. Das ist aber nur verstehbar, wenn man die gesamte Totalität sieht, als ein Resultat, als ein prozessierendes Resultat des sozialen Verhältnisses, das wir tagtäglich eingehen, wenn wir im Supermarkt einkaufen oder zur Arbeit gehen und Geld verdienen. Ich hoffe, ich kann jetzt das mal aufhören. Wenn du am Ende bist. Ich habe wirklich nur angerissen, versucht, Probleme, also diese philosophischen Grundlagenprobleme, Voraussetzungen, die Reflexion auf die Voraussetzungen dessen, über Ökonomie überhaupt reden zu können, habe ich versucht. Das ist ohne diese Reflexion auf die begriffslogischen Voraussetzungen nicht geht. Und dass man dort einfach sagen kann, so wie die Ökonomen das machen, fallen sie hinter Kant zurück. Sie haben die Kritik Kants nicht, wollen sie nicht begreifen, haben sie nicht begriffen. Sie haben den Kritikbegriff noch nicht mal annäherungsweise erreicht, der von Kant erreicht wurde. Eben als Ausdifferenzierung. Als Problem, dass man die Ausdifferenzierung der Realität als Problem ansieht und als das zentrale Problem, mit welchen Differenzen man anfängt, das war jetzt das, was der Gerhard Stapelfeld gemacht hat in seiner Dissertation. Mit welchem Problem fängt man an, wie muss man anfangen im Ware und Geld, welche Trennungen sind entscheidend für die Reproduktion der Wirklichkeit im Denken. Und das ist jetzt erstmal das Entscheidende, wenn es darum geht, Realität zu erkennen. Man muss es erstmal begreifen, wie sie funktioniert. Und dann ergeben sich die Probleme. Aber ich kann die Theorie oder das Denken nicht davon abhängig machen, ob sie meine Zwecke erreicht. Das ist Rationalismus. Man kann es ja natürlich machen, keiner hat was dagegen. Aber es hat nichts mit den Begriffen zu tun, in denen diese Realität in ihren Trennungen aufeinander bezieht und zu Synthesen kommt, die jetzt nicht wie bei Hegel im Weltgeist enden. Und das ist alles, das kann man alles der Philosophiegeschichte überlassen. Also dieses System, das Hegel da aufmacht, das gibt es nicht. Es gibt keine Totalität, die bruchlos, wo die Trennungen bruchlos ineinander greifen. Was ist denn die Trennung zwischen? Es gibt Trennungen, die erzeugen eine Synthesis, die erzeugen eine Vermittlung, und es gibt Trennungen, die erzeugen eben keine, oder die sind nur in Konstruktionen im Kopf, reine Fiktion. Aber es gibt eben, das ist das Besondere, es gibt eben auch Reale. Und die Leuchtung dieser realen Vermittlung, dass das Geld eben ein soziales Verhältnis ist und damit das Kapital auch ein soziales Verhältnis, das als Ding erscheint, aber gar keins ist, sondern eine bloße Beziehung, die eigentlich gar nicht erscheinen kann als Ding. Nur eine Kopfbeziehung. Und trotzdem ist es real, ist das Geld ja anfassbar. Das ist dieses grundsätzliche Rätsel, muss man, ja, da gibt es keinen Zugang, der einem den Stein der Weisen gibt, sondern das muss man sich mühsam selbst erarbeiten. So, jetzt wirklich.